zu kürzen, er nicht weg. Ihr Bild im Rückspiel ist sexy. Baby, mein Konto ist gedeckt. Die Scheine in mein Portemonnaie, ich lass die fliegen, Purple Pain. Sie will die Tasche von Hermes. Ihr Bild im Rückspiel ist sexy. Ich hab den Rockefeller Cash. Die Scheine in mein Portemonnaie, ich lass die fliegen, Purple Pain. Wieder Fluss, sitzt im Lamborghini Urus. Der Arm voller Tattoos und sie liebt, wenn ich es regnen lasse. Purple Rain, Tasche Louis und Hermes. Ist die Lederjacke, hol mir was auf Kombi. Mein Kappa wieder Zombie. Flüchte von der Kripo, aber hab ich keine Kondi. Sie hasst, wenn ich besoffen bin. Bin ein Gossenkind, ein asozialer Araber. Bin Stoff bis nach Bosnien. Und ich steig in den Bugatti. Unterm Sitz liegt die silberne Suraki. Sie nehmen uns fest, 3 Uhr nachts in Abu Dhabi. Ich ruf den Joker an und frage, wo ist Papi? Schwarze Katze, er nicht weg. Ihr Bild im Rückspiel ist sexy. Baby, mein Konto ist gedeckt. Die Scheine in mein Portemonnaie, ich lass die fliegen, Purple Bay. Sie will die Tasche von Hermes. Ihr Bild im Rückspiel ist sexy. Ich hab den Rockefeller Cash. Die Scheine in mein Portemonnaie, ich lass die fliegen, Purple Bay. Komm stärker, wir machen dies und das. Mitten in der Nacht, ja, ich lieb es, wie du lachst. Ich bleib an deiner Seite, hab nie wieder Angst. Rolle Mercedes und Rock kommt aus dem Schiebedach. Und was ich gerade fühle, kann ich nicht verstehen. Und sie wird tatsächlich, dass ich will wieder gehen. Deine Blicke sind verrückt, ich kann nicht widerstehen. Ich war so schnell, ich glaub, ich werd nie widerstehen. Drop the rain, fake Cousin, ihr seid alle Mascara. Und wir schmeißen Kippen in die Kamera. Berlin lebt, zweiter Teil, Ukraine, Araber. Ich schub den Joker und frage, wo ist Amrabra? Schwarze Katze, er nicht weg. Ihr Bild im Rückspiel ist sexy. Baby, mein Konto ist gedeckt. Die Scheine in mein Portemonnaie, ich lass die fliegen, Purple Bay. Sie will die Tasche von Hermes. Ihr Bild im Rückspiel ist sexy. Ich hab den Rockefeller Cash. Ich lass sie fliegen.